des Berges Spitze liegt das Schloss in Nacht gehüllt. Doch im Tale leuchten Blitze hell, Schwerter klirren wild. Das sind Brüder, die dort fechten, Grimmens Zweikampf, Wut entbrannt. Sprich, warum die Brüder rechnen mit dem Schwerte in der Hand? Gräfin Lauras Augen funkeln, zündeten den Brüderstreit. Beide glühen liebestrunken für die adlig holde Maid. Welchem aber von den beiden wendet sich ihr Herz zu? Kein Ergrübeln kann's entscheiden, Schwert heraus, entscheide du. Und sie fechten kühn verwegen, ihn auf eben ihre Kraft. Hütet euch, ihr wilden Degen, grausig blendet, schleichet und macht. Wehe, wehe, blutge Brüder, wehe, wehe, blutges Tal. Beide Kämpfer stürzen nieder, keiner in des anderen Stahl. Kämpft dort das Brüder.